Freundin, die liegt so geil im Gras. Ist das Gras mal nasser, macht es ihr besonders Spaß. Ihr Euter ist der Knüller, so prall in meiner Hand. Ihre Glocken unterm Hals bringen mich fast um den Verstand. Ich kann es nicht verstehen, die Menschen sind gemein. Sie stehen am Elektrozaun und fangen an zu schreien. Du, du, du blöde Kuh, du, mach doch Klingel, Klingel, Klingel, mach doch Klingel, Klingel, Klingel, mach doch Klingel, Klingel, Klingel, mach doch Mu, du blöde Kuh. Du, du, du blöde Kuh, du, mach doch Klingel, Klingel, Klingel, mach doch Klingel, Klingel, Klingel, mach doch Klingel, Klingel, Klingel, mach doch Mu, du blöde Kuh. Sie hat die geilste Zunge, so rau und angenehm. Ihre Lockenhaaren, die sind so wunderschön. Mit ihren langen Wimpern hat sie mich gleich verführt. Sie wurde von der Jury zur Miss Kuh gekürt. Ich kann es nicht verstehen, die Menschen sind gemein. Sie stehen am Elektrozaun und fangen an zu schreien. Du, du, du blöde Kuh, du, mach doch Klingel, Klingel, Klingel, mach doch Klingel, Klingel, Klingel, mach doch Klingel, Klingel, Klingel, mach doch Mu, du blöde Kuh. Wär ich sofort ihr Mann. Du, du, du blöde Kuh, du,